19:30 Uhr, hier ist RIAS Berlin. Werte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten sowie über RIAS 2 anschließend unsere Sendung, Kommentare und Berichte. Besatzung und Passagiere der gestern in Rom von palästinensischen Terroristen entführten Lufthansa-Maschine sind frei. Wie ein Sprecher der deutschen Lufthansa in Köln mitteilte, ergaben sich die Terroristen den Behörden in Kuwait am Persischen Golf. Sie verließen das Flugzeug ohne Waffen und wurden sofort festgenommen. Der Lufthansa-Sprecher sagte, nach letzten Informationen vom Kontrollturm des Flughafens in Kuwait hätten sich 23 oder 24 Personen an Bord befunden. Von Toten sei nicht die Rede gewesen. Die Lufthansa hoffe, dass die Passagiere und die Besatzung möglichst bald mit einem Ersatzflugzeug, das inzwischen in der Scheichtum unterwegs sei, Kuwait verlassen könnten. Auf welche Weise es den kuwaitischen Behörden gelang, die Terroristen zur Aufgabe zu bewegen, ist nicht bekannt. Die Maschine war am frühen Nachmittag in der syrischen Hauptstadt Damaskus aufgetankt worden. Dort ließen die Guerillas eine verletzte Geisel frei und sicherten dem Vernehmen nach zu, die übrigen Geiseln in Kürze ebenfalls zu entlassen. Zahlreiche Regierungen und Organisationen haben den neuen Terrorakt der Palästinenser entschieden verurteilt. Der israelische Außenminister Eban sandte Beileidsbotschaften an die Außenminister der Vereinigten Staaten, Italiens und der Bundesrepublik Deutschland. Darin heißt es, Israel, dessen Bürger schon oft das Ziel mörderischer Übergriffe arabischer Terroristen gewesen seien, empfindet tiefes Mitgefühl und Solidarität für alle unschuldigen Opfer. Der Vorsitzende der Guerilla-Organisation zur Befreiung Palästinas, Arafat, übermittelte König Hassan von Marokko sein Bedauern über den Tod von 4 hohen marokkanischen Beamten, die auf dem römischen Flughafen Fiumicino ums Leben gekommen waren. Als einziges sozialistisches Land nannte Jugoslawien die Aktion ein durch nichts zu rechtfertigendes Verbrechen. Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften forderte UN-Generalsekretär Waldheim telegrafisch auf, er solle alles tun, um die Straflosigkeit zu beenden, mit denen die Akteure dieser Verbrechen schließlich immer wieder rechnen könnten. Der Internationale Transportarbeiterverband kündigte an, er werde in einer Sondersitzung über weltweite Protestaktionen beraten. Der Verband erklärte, das Ansteigen von Terrorakten gegen die Zivilluftfahrt sei das unmittelbare Resultat des Versäumnisses der Regierungen der Welt, internationale Sanktionen gegen Terroristen zu unternehmen. In Bonn erklärte SPD-Vorstandssprecher Schwarz, mit der brutalen Missachtung menschlichen Lebens sei der Gipfel eines Verbrechertums erreicht, das fanatischer Verblendung entspringt. Die Entführer seien offenbar Elemente, die den Terror zum Selbstzweck erhoben hätten oder eine Befreiung im Nahen Osten um jeden Preis verhindern wollten. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag Carstens sagte vor Journalisten in Plön, der Terrorakt sei das schlechteste Mittel, gesicherte Verhältnisse im Nahen Osten herzustellen. Die Bundesregierung sollte darauf insbesondere diejenigen Staaten hinweisen, die den Attentätern Asyl gewähren. Auch der CDU-Vorsitzende Kohl verlangte, die Regierungen dürften sich nicht nur verbal von dem Terrorakt distanzieren. Inzwischen wurden auf fast allen europäischen Flughäfen scharfe Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Auf deutschen Flugplätzen wurden erneut bewaffnete Beamte des Bundesgrenzschutzes postiert, die Gepäckkontrollen verschärft und die Passkontrollen sorgfältiger gehandhabt. In der Sowjetunion ist ein Verkehrsflugzeug abgestürzt. Das Unglück, das sich am vergangenen Sonntag zwischen Moskau und Wilna ereignete, wurde durch eine Mitteilung an die deutsche Botschaft bekannt, nach der ein Bürger der Bundesrepublik bei dem Absturz ums Leben gekommen ist. Angaben über die Zahl der Todesopfer und über die Absturzursache wurden nicht gemacht. Der amerikanische Außenminister Kissinger ist am Nachmittag aus Lissabon kommend in Madrid eingetroffen. Er wurde auf dem von starken Polizeikräften gesicherten Flughafen von seinem spanischen Amtskollegen López Rodo begrüßt.